ganz süßer blonder Passagier. Und ich winkte ihm zu, aber im Nu fuhr er schon vorbei an mir. Voller Schrecken rief ich laut, hallo Blondine, und ich fuhr mit einer Taxe hinterdrein, bis es endlich gelang, denn Gott sei Dank holte ich sie schließlich ein. Doch als sie hielt vor ihrem Haus, da wär ein Drama um ein Haar geschehen, denn auch ihr Mann, der stieg mit aus. Den hatte ich vor lauter Liebe übersehen. In der himmelblauen kleinen Limousine saß das Glück als süßer blonder Passagier. Und ich winkte ihm zu, aber im Nu fuhr er schon vorbei an mir. Thank you.